Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass es noch weitergeht? Hast du geweint, hast du gefleht, weil jetzt das Ende kommt? Wo sind die Tipps, wo ist der Witz? Sie fehlen hier, du fragst uns, wo sie geblieben sind. Essen kommen, die Essen gehen, das ist der Speiseplan. Hast du die Schlange heute gesehen, in der du immer stehst? Was sagt die App, was sagt Pink Sauce? Sie fehlen hier, du fragst dich, wo sie geblieben sind. Wird alles anders, wird alles anders, wird alles anders. Ja, war nice, es war eine geile. Kein Gericht zu heiß, wir fehlen hier. Ja, war nice, es war ne geile Zeit. Hey, es tut uns leid, es ist vorbei. Wir sind jetzt frei, es ist vorbei. Du willst sie hören, lässt dich betören von alten Podcast-Hits. Das zehnte Mal, die Folge 3, doch nichts verändert sich. Du bist allein, Pink Sauce ist weg. Wie lange, du fragst dich, ob bald was Neues kommt. Wird alles anders, wird alles anders, wird alles anders. Ja, du weißt, es war ne geile Zeit, wir waren dir nie zu breit. Wir fehlen dir. Ja, du weißt, es war ne geile Zeit. Hey, es tut uns leid, es ist vorbei. Ja, du weißt, es war ne geile Zeit. Hey, es tut uns leid, es ist vorbei. Die Mikros sind aus, es ist schwer zu verstehen. Du siehst hilflos zu, wie die Bänder sich drehen. Du siehst deine Bowl, sie kann nichts mehr zerstören, weil du weißt, dass es geil war, dass es geil war. Weil du weißt, dass es geil war. Ja, du weißt, es war ne geile Zeit, dein Herz ist schreit. Wir fehlen dir, ja, war nice, es war ne geile Zeit. Hey, es tut uns leid, es ist vorbei. Ja, du weißt, es war ne geile Zeit. Hey, es tut uns leid, es ist vorbei. Es ist vorbei.